Die Haushaltung Gottes, Band 1, 2. Kapitel, 2. Teil. Des Herrn Gebote an die Menschen. Weil ich aber bin, wie ich bin, so besteht noch alles, wie es war und wie es sein wird ewig. Und auch ihr werdet sein, wie ihr sein wollet, ohne mein Verdammungsurteil, denn ihr werdet sein, wozu ihr euch selbst werdet gemacht haben. Die aber mich nehmen, wie ich bin, und mich lieben, wie ich sie liebe, aus denen werde ich machen, was sie wollen, damit ihre Freiheit und Freude vollkommen sei ewiglich. Meinen Dienern und Knechten sage, meine Ämter sind keine Wechselbanken und keine Geldboutiquen. Denn wer mir des Geldes wegen dient, der dient mir nicht aus Liebe. Wer mir aber nicht aus Liebe dient, dessen Dienst ist mir fremd, wie ich ihm ganz fremd sein muss, da er mich nicht aus Liebe dient, mit ihm habe ich die Rechnung schon geschlossen. Wie ist der aber ein treuer Knecht, der die Schätze des Herrn ohne Befugnis gleich einem Diebe um die schändlichsten Preise verkaufte? Ischariot verkaufte mich doch noch wenigstens um 30 Silberlinge, ohne dass er vorauswusste, was mit mir geschehen werde. Denn er war verblendet und ging verloren. Jetzt aber bin ich schon als gemartert, getötet und wieder auferstanden, um die schändlichsten Spottpreise zu jeder Minute zu haben. O ihr schändlichen Diebe, ihr Mörder, womit soll ich euch denn vergleichen? Ihr Kinder des Drachen, ihr Otterngezüchte, ihr Schlangenbrut, so dienet ihr mir, so muss ich euch finden? Ich ließ ja durch meinen lieben Paulus sagen, dass der, der dem Altare dient, auch vom Altare leben soll, aber nur aus den Werken der Liebe, die alles Gute wirkt. Ihr aber habt keine Werke der Liebe, daher seid ihr Räuber und Diebe und Meuchelmörder des Evangeliums und aller Wahrheit. Wisst ihr, wie die Arbeit, so der Lohn. Liebe ist nicht ums Geld, sondern nur wieder um Liebe zu haben. Ich bin die Liebe selbst und bin durchgehends um keinen anderen Preis als nur wieder um Liebe zu haben. Durch Liebe habe ich euch alle erkauft, daher fordere ich von euch allen wieder Liebe. Wer mir daher dienen will, der diene mir in der Liebe, in der ich für ihn am Kreuze gestorben bin. Und wer zu mir kommen will, der komme in der Liebe zu mir, die am Kreuze für ihn blutete. Den Beamten und Herren der Welt sage ohne Scheu ganz wortgetreu, dass ihre Ämter nicht höher stehen als die Ämter meines Reiches. Jedes Amt aber, das wieder mein Amt ist, will ich zerstören in der Bälde, wehe seinen Dienern. Denn ich bin der Allerhöchste. Mein Gesetz ist ewig, wie ich es bin, und wird bleiben, wie ich ewig. Die Motten, die mein Gesetz benagen wollen und wieder Gesetze aus ihrem Kote machen, um mein Gebot zu vertilgen, auf diese wird es sich mit größter Last und Schwere hinwälzen und sie vernichten, als wären sie nie gewesen. Jedem, der sich an meinen Geboten versündigt, kann vergeben werden, wenn er sich bessert, seinen Fehler einsieht und bereut, sich dann zu mir wendet und in mir verbleibet und ich in ihm. Aber wer mein Gesetz untergraben will, den wird es erdrücken und er wird für der nicht mehr sein ewiglich. Alle Weltgesetze untergraben mein Gebot. wenn sie nicht aus meiner Liebe von Männern gegeben sind, die durch meinen Geist unterrichtet sind. Wehe den Tyrannen, wehe den Despoten, die herrschen des Thrones wegen und der Macht und des Ansehens, denn zu ihrer Zeit fehlt nicht mehr denn eins, und sie werden erfahren die Macht der Schwachen. Der Boden ist mein und das Feld ist mein, dies sagt der Wahrhaftige, der ewige Gott der Liebe und Weisheit. Und gibt es kund einem Narren für die Weisen der Welt. Amen. Ich, Jehova. Amen.